Lange Zeit wusste er nie genau, wann er geboren worden war. Seine Papiere hatte er bekommen, als er beinahe schon erwachsen gewesen war. Und in Gambia wurde man früher erwachsen als in den europäischen Ländern. Wenn er sein Passbild auf dem Ausweis im Tageslicht schwenkte, dann schillerte das Hologramm in den schönsten Farben des Regenbogens. Mamudu war 23 Jahre alt und war alleine auf das Boot gestiegen. Seine Mutter hatte ihm noch viel Glück gewünscht und hatte beinahe geweint, aber nur beinahe. Nicht! Er spürte eine Hand auf seinem linken Oberschenkel, hörte aber nicht auf, seine Blase über den Schlauchbootrand hinweg direkt hinein in das offene Meer zu entleeren. Sanfte Wellen mit vom Urin gelblich gefärbten Kronen aus Meeresschaum schwappten auf die am Boden kauernden jungen Männer in verblichenen Baumwoll-T-Shirts in den vielfältigsten Farben und zerschlissenen Shorts. Mamudos Sandalen hatten eine rutschige Sohle. Der abgetretene Gummi rutschte nun nervös auf dem nassen Holzbrett neben dem Treibstoffkanister auf und ab, trommelte an die mit Rissen versehene Bootswand. Nicht, äffte er den Kerl nach, der noch immer seine Hand in Mamudos Richtung erhob. Was willst du von mir? Dachte er und blickte auf die Salzflecken auf seinem Shorts. Weiße Ringe, die langsam in der gellenden Sonne zu Pulver vertrocknen. Ein ungenießbares Kokain aus den Tiefen der Meere. Er hatte vier jüngere Geschwister, davon eine Schwester. Es gab ungefähr 300 Meter von der Flüchtlingseinrichtung einen Spätkauf für Tabakwaren und Kaltgetränke. Spätkauf bedeutete auch Öffnungszeiten bis in den Abend hinein. Vor dem Eingang standen zwei Bänke und ein kaputter Sessel. Die LED-Lichterkette wechselte blinkend die Farben des Regenbogens und das Radio im Hintergrund verströmte poppige Rocksongs, Verkehrsmeldungen und Hits der jeweiligen Festivalsaison. Jedoch war die Musik immer leise. Nachbarn hatten sich zweimal beim Ordnungsamt beschwert. Die Anwohner hatten sich auch schon beschwert, als entschieden worden war, dass die alte Bürosiedlung hinter dem Schwimmbad zu einer Unterkunft für Personen mit Fluchthintergrund aus allen Herren Ländern werden sollte. Das wussten die Neuankömmlinge meistens nicht, da sie die Schrift auf den Schildern der Demonstranten nicht entziffern konnten. Außerdem hatte der Demonstrationszug seinen großen Auftritt in Regionalzeitung und Lokalradio, bevor die ersten Familien vom Düsseldorfer Hauptbahnhof im Camp nach einem zusätzlichen, besonders für die Kinder beschwerlichen Fußmarsch von der Bushaltestelle angekommen waren. Angekommen. Willkommen. Jedenfalls von der Bürgerinitiative für mehr Vielfalt, in der das Ehepaar Graus sogar einen Deutsch-Konversationskurs mit Kinderbetreuung anbietet. Im kleinen Saal des Braukellers an jedem dritten Donnerstag im Monat. Die Kleinstadt hatte ihre eigene kleine Bierproduktion. Bei den Veranstaltungen mit den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern gab es nur Apfelsaftschorle und Kräutertee. Mamudu hatte allerdings den Deutschlehrer bereits in der örtlichen Kneipe Bier trinken gesehen. Seine Frau hatte eine Karaffe mit rotem Wein vor sich stehen gehabt. In Düsseldorf hatte er auch Jugendliche mit alkoholischen Getränken am Bahnhof gesehen. Mamudu selbst hatte das erste Mal getrunken, als er längst erwachsen gewesen war, nämlich mit 19 Jahren auf einer großen Feier seines Onkels. Es gab dort ein paar Flaschen Bier und Whisky mit Eiswürfeln und Coca-Cola. Der Whisky brannte die Kehlen der jungen Männer um ihn herab, wie die tiefroten Chilischoten im Garten seiner alten Tante. Die Flüssigkeit glänzte bernsteinfarben in der Flasche mit dem goldenen Etikett. Urin wurde auch dunkler, je länger er im Körper verweilte. Nach 3 Tagen schimmerte die Pisse bernsteinfarben in den Spreitflaschen der Bootsflüchtlinge und schmeckte salzig, aber gerade noch nicht so salzig wie das klare Meerwasser, welches bedrohlich mehrere Zentimeter hoch im Boot stand. Und gerade noch nicht so salzig wie der Schweiß auf den Stirnen der Elendsgestalten auf offener See. Wenn Mamudu die Augen schloss in der brütenden Hitze, dann schimmerte das Wasser neben dem Treibstoffkanister wie ein Regenbogen am Horizont nach der Regenzeit. Regen. Wie süß kann dieser eigentlich schmecken? Sieht man sich umgeben in einem Grab aus Salzwasser, wie es nur der Hälfte der Fische eine Heimat bietet. Er hatte in der Heimat das Schwimmen nie richtig gelernt, da der Ozean als gefährlich und unberechenbar galt. Nur erfahrene Fischer machten sich regelmäßig vor Sonnenaufgang auf, in das schwarze Meer ohne Boden hinauszufahren, und die Kinder jubelten jeden Mittag bei deren Rückkehr mit halb gefüllten, mehrfach geflickten Netzen aus Nylonfaser. Wahrscheinlich konnten die anderen Bootsinsassen genauso wenig schwimmen wie Mamudu, der ohne Gepäck eingestiegen war. Der Durst nach Salzwasser war so groß. Dieser Durst war eine Folter unter dem Sternenhimmel ohne Ränder und Ende. Nur wenige Tropfen Süßwasser sammelten sich jeden frühen Morgen auf der Reling des bunten Bootes. Gerade so viel, um seine salzigen und trockenen Lippen zu benetzen und für einen Moment zu vergessen, dass dies weiße Kristall den Kampf gegen die nach Erfrischung flehenden Adern längst gewonnen hatte. In Deutschland tranken die Kinder. Er hatte sie gesehen. Sie tranken Limonade mit Alkohol, der einem in den Kopf stieg. Einmal war ihm schlecht geworden. Vom Bier. Auf dem Boot war ihm auch schlecht gewesen. Die Leute übergaben sich auf das raue Meer. Der Geschmack von Magensaft begleitete ihn auf dem Weg über das Mittelmeer. Auf dem Weg über dieses unendlich tiefe und weiße Massengrab. Einmal hatte er Weißwein probiert, dessen Säure ihn sofort an diesen Geschmack erinnerte. Der nicht besser wurde, trocknete einem langsam der Mund aus vor Durst. Er ekelte ihn. Rotwein ging besser. Es gab ihn süß in großen Literflaschen neben den Monatsangeboten. Wenn er sich mit Freunden auf einer Parkbank traf, nahm Mamudu eigentlich immer 2 Flaschen Wein oder ein paar Bierdosen mit. Er mochte das Gefühl nach den ersten beiden Dosen oder der ersten halben Flasche Wein, wenn alles ein wenig lustiger wurde. Die Gespräche mit den Bekannten wurden laut und komisch, wenn man ein wenig einen Sitzen hatte und am wichtigsten war, dass man nicht mehr an die Mutter und Geschwister in der Ferne dachte. Schmecken aber tat er ihm nicht, der Alkohol. In eigentlich keiner Form. Der Spätkauf hatte auch bunte Gummischlangen und Brausekugeln, Kaugummis und Lakritzstangen vor den Tabakwaren und den Getränken, und manchmal zögerte Mamudu beim Kauf einer 3. Flasche Wein und war stark versucht, eben solch Süßigkeiten zu kaufen, statt der grünen Glasflasche. Der Alkohol brannte, schmeckte nach Magensäure oder war so süß, dass man ihn in winzigen Stucken trinken musste, wollte man nicht heimlich würgen. Es kostete Überwindung, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Willenskraft. Es war ein Kampf gegen seine eigenen Geschmacksnerven, aber diese gewisse Leichtigkeit, welche sich nach den ersten kühlen Schlucken einstellte, überwog schnell an Wichtigkeit und an Dringlichkeit. Auch wenn man fast am Verdursten ist, muss man langsam trinken. In winzigen Schlucken kriecht der giftige Regenbogen in deinen Schlund, wenn du neben dem gekenterten Boot aus bunten Leitplanken schwimmst. Es ist ein stiller Tod. Man wird erst ohnmächtig und entgleitet dann langsam und lautlos in die Tiefen des Meeres. Nur in den Matrosenfilmen aus den 1950er Jahren wird ein solcher Tod majestätisch von kreisenden Möwen begleitet. In Wahrheit sinkt man auf den Grund, ohne dass es jemand mitbekommen würde. Die zivile Seenotrettung berichtet dann über solche Todesfälle, aber den Rest der Welt interessieren die Leichen auf dem Grund des Mittelmeeres nicht. Mamudu war nicht gekentert. Er hatte es geschafft. Manchmal, wenn er spät am Abend heimkam, dann wankte er wie ein Seekranker auf rutschigem Deck. Er war aber noch nie gestürzt. Eines Abends saß er in einer der wenigen tropischen Nächte alleine auf der Parkbank und trank eine Flasche Rotwein. Da schimmerte der Wein in der Abendsonne tiefrot wie Blut. In seiner Heimat alleine war die Sonne so tiefrot am Horizont zu sehen, und zwar in den langen und heißen Sommermonaten. Er trank und trank, und während er trank, schloss er die Augen wie so oft und sah sich in den Armen seiner guten Mutter. Er hatte es geschafft und er wollte es schaffen. Er hatte kein Geld, für den Alkohol reichte es. Rausch nach Leben, Leben für ein bisschen der Rausch. Und als er so dasaß und in den Himmel blickte, verspürte er auf einmal einen unbändigen Durst nach Salzwasser. Er fühlte sich auf einmal einsam und verlassen, spürte seine müden Knochen und den verspannten Rücken. Die Müdigkeit hatte sich angesammelt in den letzten Wochen der Schlaflosigkeit. Deutschland war ein kaltes Land. Viele lange Monate war es bitterkalt und dunkel. Auch die Menschen begegneten ihm eher kalt. Er hatte nur wenige Leidensgenossen kennengelernt, mit welchen er die Freizeit verbrachte. Die Freizeit überwiegte. Er hatte ja noch keine Arbeit, und wenn er durch die Kleinstadt mit dem Fahrrad fuhr, begleiteten ihn neugierige, aber nicht besonders freundliche Blicke. Das nächste Mal wollte er sich eine bunte Brausekugel kaufen und sie langsam im Mund zergehen lassen. Und es fing an zu regnen, und als der Schauer vorüber war, ging Mamudo unter einem Regenbogen, der schimmerte wie ein Ölfilm auf Salzwasser unter der brennenden afrikanischen Sonne. Er war erwachsen und er wollte es schaffen.